Aufgabe 8 und 9. Also, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie Sie ja der Einladung entnehmen konnten, habe ich Sie heute hier zusammengerufen, um Ihnen unser neues Produkt vorzustellen. Und im zweiten Teil meiner Präsentation die Konsequenzen, die sich daraus für unsere Firma und Ihre Arbeit ergeben. Sie sehen hier nicht weniger als eine Revolution im Bereich der Allwetterbekleidung. Diese Jacke, ach was sage ich, Jacke, ich meine unser Weather Chief 3500 Outdoor Extreme ist etwas völlig Neues. Regenjacke war gestern, schon der Name sagt vieles. Unsere Produktlinie für Sportkleidung Weathermaster wird durch den Weather Chief perfekt ergänzt. Die Zahl gibt die Wasserdichtigkeit an. Bei Labortests wird ermittelt, wie viel Millimeter Wasser auf den Stoff lasten können, bis es durchtropft. Vorgeschrieben für die Bezeichnung wasserdicht sind in Deutschland 1500 mm. Unsere Jacke kommt auf 3500 mm. Und die Wasserdichtheit garantieren wir unseren Kunden 10 Jahre. Der zweite Teil des Namens weist auf die unglaubliche Stabilität dieses Erzeugnisses hin. Das Material mit der Bezeichnung Mammutex wurde von unserem eigenen Textillabor entwickelt und wir haben es schon weltweit patentieren lassen. Das sehr dünne und leichte Material, eine Außenjacke wiegt nur 500 Gramm, ist fester als 3 mm dickes Rindleder. Zusammen mit der nur 300 Gramm leichten Innenjacke bietet es eine unübertreffliche Isolierung. Auch wenn Sie nur in Unterwäsche und dieser Jacke gekleidet sind, werden Sie 10 Grad minus wie einen Sommer in der Karibik empfinden. Die weitere Ausstattung dieses Kleidungsstückes sichert die leuchtende Zukunft unserer Firma. Natürlich können wir nicht garantieren, dass die Produktion in der ersten Zeit so reibungslos funktioniert, wie wir uns das wünschen. Die nötigen neuen Maschinen könnten Startprobleme bereiten. Unsere Produktionsabteilung wird sich an das neuartige Material gewöhnen müssen. Unsere Marketingabteilung wird sich mit dem riesigen Kundeninteresse und einer Flut von Medienanfragen beschäftigen müssen. Das bedeutet für uns alle, wir können Überstunden und auch unerwartet nötige Wochenendarbeit nicht ausschließen. Liebe Firmenangehörige, wir alle müssen in der nächsten Zeit zum Wohle unseres Unternehmens und unserer Zukunft unser Bestes geben und unsere Leistung steigern. Ich vertraue Ihrem Teamgeist und baue auf Ihr Verständnis. Ich danke Ihnen und jetzt an die Arbeit.